der macht mir so viel Schmerzen. Er ist so weit, ja so unendlich weit. Ich kann mich drehen und wenden, der Weg, er will nicht enden, doch er allein führt in die Seligkeit. Ach, mach es mir nicht allzu schwer, nicht allzu schwer, nicht allzu schwer. Ich liebe dich ja viel zu sehr, ja viel zu sehr, ja viel zu sehr. Der Weg zu deinem Herzen, der macht mir so viel Schmerzen. Doch er allein führt in die Seligkeit. Deinem Herzen, der macht mir so viel Schmerzen, doch er allein führt in die Seligkeit.